kleiner Pisser! Jetzt pass mal auf! Wir prügelten uns ausgiebig auf den Platz hinter der Schule. Wegen Elena. Beide waren wir in sie verliebt. Gib's ihm, Schwarzi! Los, zeig's dem Großmaul! Ich teilte planvoll Hiebe aus. Mein rechter Haken konnte verteufelt schmerzhaft sein. Lass dir nichts gefallen, Leo! Gib's ihm zurück! Im Fernsehen hatte ich ein paar Boxkämpfe gesehen. Darum schlug ich zu wie Oscar Moya. Er beendete den Kampf fast immer vor der letzten Runde. Schwarzi überragte mich um gut 15 Zentimeter und erwiderte meine Schläge vor allem mit Tritten. Er kämpfte nicht fair. Mein Stil dagegen war sauber. Schließlich durchbrach er meine Verteidigung, indem er mir sein Knie in den Magen stieß. Ist das jetzt klar mit uns? Wenn es um Eleganz gegangen wäre, hätte ich bestimmt nach Punkten gesiegt. Ist das jetzt klar? Leck mich. Man half mir beim Aufstehen. Alles okay, Leo? Pa. Ich hatte eine Menge Schürfwunden, blutete aber nicht. Alles andere an mir war nur noch körperlicher Schmerz und Schande. Man hatte mich geschlagen und gedemütigt. Ich hob meinen Rucksack auf und verließ den Schulhof. Alles wegen einer Nutte. Einer, die beim Reden immer so zickig piepst. Mager wie ein Strich in der Landschaft. Die hätte es sich einfach mal besorgen lassen sollen. Von mir. Und von Schwarzi. Von mir ein bisschen öfter vielleicht. Meine Schwester ist eine Mönchsrobbe. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christian Fraschella. Bearbeitung Susanne Hoffmann. Übersetzung aus dem Italienischen Annette Kopetzky. Was hast du denn angestellt? Mein Vater. Der Chef. Ausnahmsweise mal nicht in der Horizontalen. Hatte eine kleine Diskussion auf dem Schulhof. Man hat dich geschlagen. Nicht der Rede wert. Na, jedenfalls hast du dich geprügelt. Scheiße, ja. Sieht man das denn nicht? Um die 40, ziemlich ungepflegt, aber mit durchaus eigenem Stil. Fletzte sich ständig in der Hängematte neben einem Sixpack. Gelegentlich arbeitete er als Maurer. Du bist ein 16-Jähriger mit einem Haufen Probleme, ist dir das klar? Er hatte auch noch ein paar andere hochqualifizierte Jobs. Wie um 4 Uhr morgens Obstkisten am Großmarkt abladen oder die Einkaufswagen am Supermarkt zusammenschieben. Du könntest ein bisschen Disziplin brauchen, glaube ich. In die Fremdenlegion eintreten, Buddhist werden? Was meinst du mit Disziplin, Chef? Zum Beispiel sofort den Rasen mähen. Scheiße, den Rasen mähen? Das ist ja eine Strafe wie aus einer amerikanischen Fernsehserie. Langsam zog er sich den Gürtel aus der Hose. Wär dir ein bisschen Disziplin nach Art der Italo-Navajos lieber, hm? So was Niederträchtiges hätte ich von dir nicht erwartet. Du könntest auch die Schule verlassen und dann jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe auf den Großmarkt gehen. Ich kenn zufällig jemanden in der Fischabteilung, der gerade einen Gehilfen braucht. Wäre das eine nützliche Erfahrung für dich? 12 Stunden am Tag Forellen ausnehmen? Wo ist der Rasenmäher, Chef? Wie gleich der Savanne hier. Würde mich nicht wundern, wenn ein kleiner Tiger aus dem Gebüsch kriechen würde. Verdammt! Nicht mal die Katzen aus der Nachbarschaft kommen hier zum Pissen hin. Los, beweg dich! Du Schlägertyp! So ein Arsch. Limit in der Hängematte und seufzt sich ein. Hey! Das Gespenst. Francesca. Meine Schwester. Was machst du denn da? Leichenblass. Die Haare wirr im Gesicht. Ich spiele Karten. Siehst du das nicht? Warum mähst du den Rasen? Warum springst du nicht aus dem Fenster? An die Arbeit! Los! Der Chef tippte vielsagend an die Gürtelschnalle. Ciao, Papa. Ciao, Schätzchen. Francesca war über meine Mutter nicht hinweggekommen. Die war vor 2 Jahren mit einem Tankwart abgehauen. Einem Typen, der 13 Jahre jünger war als sie. Seitdem verließ Francesca das Haus nicht mehr. Außer zum Kirchgang. Hast du gegessen, Papa? Soll ich dir was kochen? Die heilige Franziska aus der Grabnische. Zum Kotzen. Nein, danke. Ich hab Hunger. Du sollst arbeiten, habe ich gesagt. Trink nicht so viel, Papa. Fleht in der Kirche den Herrn an. Er möge Erbarmen mit unserer sündigen Mutter haben. während die sich gerade von einem jungen Zapser in Heini volltanken lässt. Und du, mäh weiter! Es gibt keine Gerechtigkeit. Zusammengeschlagen von einem Gehirn amputiert. Gedemütigt wegen einer Schlampe. Bedroht von einem arbeitsscheuen Alkoholikerchef. Bruder einer durchgedrehten Klausurnonne. Sohn einer Mutter, die mit einem Pumpenschwengel geflüchtet ist. Außerdem müde, verdreckt und zerbeult. Mein Leben läuft nicht in die richtige Richtung! Ich war mit Schmerzen am ganzen Körper aufgewacht und hoffte unbeobachtet an den Leuten auf dem Schulhof vorbeizukommen. Endlich, in einer Ecke angelangt, ging ich in Deckung. Nur zu, ihr Schweine. Es kann losgehen. Mein Ruf als Verprügelter würde mich bis ins Grab begleiten. Er würde sogar meinen Tod überleben und noch bei meinen Kindeskindern spöttisches Gelächter hervorrufen. Jeder eine Runde. Macht mich nur fertig. Was wollt ihr? Was gibt's da zu glotzen? Weißt du, dass er im Krankenhaus ist? Wer? Schwarzi. Ist ohnmächtig geworden nach eurer Schlägerei. Notaufnahme, Schädelbruch. Meine Fresse. Großartige Leistung. Oskar Moya. Wie hatte ich bloß daran zweifeln können? Ich hatte ihn regelrecht massakriert. Mein rechter Haken war phänomenal. Filmreif. Bam, bam, bam, bam. Guten Morgen allerseits. Die Luft zwischen mir und meinen Klassenkameraden war bis zum Bersten voll mit nervöser Anspannung. Keiner wagte mir, in die Augen zu schauen. Leo. Leo Sanolla. Wie bitte? Geh rauf zum Direktor. Was will der Direktor von mir? Beweg dich. Ich habe nicht viel Zeit. Aber ich möchte wenigstens deine Version hören. Schwarzi hat mich in einen Hinterhalt gelockt und verprügelt. Aber warum denn? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Herr Direktor. Ich hatte gestern in der Pause gehört, wie er einen erzählte, er wolle mich blutig schlagen. Er hat sogar irgend so eine Wette abgeschlossen. Nach Schulschluss hat er mich dann grausam verprügelt. Grausam? Grausam, Herr Direktor. Und warum stehst du dann hier vor mir? Und er liegt mit einem Schädelbasisbruch im Krankenhaus? Ich schwöre Ihnen, dass ich es nicht weiß, Herr Direktor. Ich bin gezwungen, dich für 3 Tage von der Schule zu verweisen. Hier, gib es deinen Eltern. Da steht, dass ich der Angreifer bin. Ich? Ich, der nur nach Hause gehen wollte? Der in Eile war? Der seinem Vater versprochen hatte, den Rasen zu mähen? Das ist die einzig mögliche Lösung, junger Mann. Nein, das ist die bequemste Lösung und auch die falscheste. Jetzt hör mir mal zu. Die Eltern des Jungen möchten dich nicht anzeigen, weil du minderjährig bist. Ich habe mit deinen Lehrern gesprochen. Ich weiß, dass du eine taube Nuss bist. Und taube Nüsse pflege ich auszureißen. Geh jetzt zurück in die Klasse. Dein Schulverweis beginnt morgen. Wir sind noch nicht am Ende des Weges angelangt. Der Direktor hatte meinen Vater telefonisch benachrichtigt. Der Chef hatte die vom Großmarkt telefonisch benachrichtigt. Lass ihn hart arbeiten, hatte er dem Aufseher der Kistenträger gesagt. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR... 3 Tage arbeitete ich in der Kälte, ohne zu jammern. Die Haut an meinen Händen riss auf. Ich blutete. Ich hielt durch. Am Abend teilte ich meinem Alten mit, dass ich nicht mehr in die Schule zurückkehren wollte. Er sagte nichts. Und meine Frau hat geweint, die kann heute nicht kommen. Ellen. Manchmal dachte ich noch an die Schule zurück. Der sind doch glatt die Bücher aus der Hand gefallen, als sie mich gesehen hat. An die Gewalt an jenem Nachmittag auf dem Schulhof. Leo Sanolla, der kühne Bezwinger. An Elenas schönes, dummes Gesicht. Dann hörte ich damit auf. Ich hatte zu viel zu tun. Die Welt hatte zu viel zu tun. War wohl mächtig beeindruckt, die kleine Nutte. Ohne besonderen Anlass oder Verwandtschaftsverhältnis in die BRD, nach West-Berlin und ins übrige Ausland zu reisen. Damals wurde die Berliner Mauer abgerissen. Eines Abends sah ich im Fernsehen, wie begeisterte junge Leute sich Ziegelsteine und Schutt von Hand zu Hand reichten. Die zeigten sie als Trophäen ihrer Freiheit. Ich schlief beim Zuschauen auf der Couch ein. Später hob der Chef mich hoch und trug mich in mein Zimmer. Aus dem Halbschlaf habe ich eine vage Erinnerung. Er streicht mir über die Haare, lächelt traurig und geht hinaus. Gestern Nacht war das deutsche Volk das glücklichste Volk auf der Welt. Es war 1989. Was machst du hier, Mönchsrobbe? Ungefähr 8 Monate nach meinem Abgang von der Schule hatte der Chef angefangen, sich ungewöhnlich zu benehmen. Nun, psst, sprich leise. Er trank weniger und arbeitete viel. Hier drin ist doch kein Schwein. Etwas Respekt, bitte. Er lief mit einem merkwürdigen Glitzern in den Augen herum und war noch zerstreuter als gewöhnlich. Vor allem lächelte er andauernd. Ich muss mit dir reden. Dann kommst du ausgerechnet hierher. Was willst du? Bist du taub? Ich hab gesagt, ich muss mit dir reden. Worüber? Über den Chef. Ich will wissen, ob er eine Frau hat. Sie bekreuzigte sich und stand auf. Wer hat dir das gesagt? Er hat mich rausgeschmissen, damit er am Telefon säuseln kann. Ciao, Francesca. Ciao. Auf den Stufen vor der Kirche stand ein farbloser Typ. Die Leichenblässe der Robbe schlug um in Tomatenrot. Mich begrüßt du nicht? Natürlich. Wie geht's dir? Sehr gut. Er hatte eine Adlernase und große grüne Augen hinter dicken Brillengläsern. Robbe, bleib mal stehen. Wer war das? Weiß ich nicht. Ist das dein Verehrer? Auf was willst du eigentlich hinaus? Ich will Klarheit. Ich kenne ihn nicht. Du und der Chef hier verheimlicht mir was. Aber ich bin schlau. Ich habe alles verstanden. Der Alte hat einen Flirt und du auch. Ich habe dir schon gesagt, dass ich ihn nicht kenne. Au! Du tust mir weh! Ich will die Namen. Hör auf! Ich brech dir den Arm. Vittoria! Und deiner? Ich habe noch nie mit ihm geredet. Den Namen. Mauro! Du kotzt mich an. Vittoria und Mauro. Das Geheimnis begann sich zu lüften. Meine Mitbewohner waren in Herzensangelegenheiten verwickelt. Sie flirteten. Passt mir gar nicht. Passt mir ganz und gar nicht. Ich zog an der Zigarette wie Humphrey Bogart. Ein paar Mal. Dann fing ich an zu husten. Tagliatelle, Verfalle, Fleisch, Eier, Aufschnitt. Sonntag haben wir einen Gast zum Mittagessen da. Kartoffeln, Salat, Obst, Wasser. Sonntag haben wir einen Gast. Wein, Averna, Krapper. Eine Person, die ich kennengelernt habe, die ich seit einiger Zeit sehe. Klopapier. Seit Jahrhunderten hatte ich keinen Fuß mehr in den kleinen Supermarkt an der Ecke gesetzt. Servietten. Kerzen. Eine Freundin. Der Chef hatte mir und der Mönchsrobbe so viele Arbeiten aufgehalst, dass ich mir das Kommen dieses scheiß Sonntags schon so sehr wünschte, als läge der Sinn meines ganzen Zeitalters im Gelingen dieses einen Tages. Ah. Hallo? Wenn ich heute daran zurückdenke, erscheint mir das alles so paradox. Ein Junge geht kiloweise Lebensmittel einkaufen. Hallo? Raucht und flucht den ganzen Weg über, bis er zu einer beliebigen Uhrzeit einen beliebigen Laden an einem beliebigen Ort betritt. Und damit verändert sich sein Leben von Grund auf. Hast du seinen Ohren? Sie hatte einen olivfarbenen Teint, eine Himmelfahrtsnase und große grüne Augen. Redest du mit mir? Was glaubst du, wo du hier bist? Du hast den alten Herrn da angerempelt und dich nicht mal entschuldigt. Er hat's ja nicht mal gemerkt. Sie trug ein Häubchen, einen Arbeitskittel, Plastikhandschuhe und bediente hinter der Feinkosttheke. Und das rechtfertigt dich? Was geht dich das eigentlich an? Es geht mich was an, weil ich hier arbeite. Und eine Entschuldigung kostet nichts. Hör mal, Feinkosterin. Lass mich in Ruhe und wicke deine Ziegenmilchfrischkäse ein, statt Leuten auf die Eier zu gehen. Denn heute ist wirklich nicht mein Tag. Der Ziegenmilchfrischkäse ist alle. Und dein Tag und deine Eier sind mir scheißegal. Eine Menge alter Hexen war näher gekommen, um die Diskussion zu verfolgen. Höchstwahrscheinlich sind schon zu viele Stunden vergangen, seit du mit der Arbeit angefangen hast. Vielleicht bist du müde. Vielleicht hast du deine Tage. Vielleicht bist du gestern Abend mit jemandem ausgegangen, der an Ejakulat zur Präkox leidet. Es ist dein mieses Leben, nicht meins. Okay? Ich grinste wie Harrison Ford in die Waffen der Frauen. Das Mädchen musterte mich ein paar Sekunden. Gleich würde sie in Tränen ausbrechen. Dann zog sie die Plastikhandschuhe aus. Ah! Oho! Es war wie ein Blitz. Sie hatte zu einem Schlag mit dem Handrücken ausgeholt, der mich völlig unvorbereitet traf. Meine Beine gaben nach. Wie konntest du nur, Chiara? Ein Kundenohrfeigen. Himmelherrgott, ist ja klar, was du angerichtet hast. Was sollen die Leute von unserem Laden denken? Er hat mich beleidigt. Er hat obszöne Anspielungen auf mein Privatleben gemacht. Er hat sich erlaubt... Hör auf! Verdammte Scheiße. Ich habe gerade eine komplizierte Lungenentzündung überstanden. Deshalb habe ich nicht genügend Antikörper und bin sehr schwach. Dies ist schon das dritte Mal in 4 Tagen, dass ich ohne Grund ohnmächtig geworden bin. Ich möchte, dass die Sache keine Folgen hat. Für niemanden. Es wäre ihr gutes Recht. Ich bin großzügig und verzichte darauf, Rechtsmittel einzulegen. Als Entschädigung verlange ich lediglich, dass mir diese Sachen nach Hause geliefert werden. Ohne Mehrkosten. Versteht sich. Scheiße. Ich bin ohnmächtig geworden. Ich wartete draußen auf die Lieferung des Einkaufs. Ohnmächtig. Verdammt. Wie ist das möglich? Angelehnt an einer Mauer, nicht weit vom Eingang unseres königlichen Anwesens, derzeit unter Dauerwäsche stehend, wegen des bevorstehenden Besuchs von Königin Vittoria von Leckmich. Ich, ein Schlägertyp, der Hackfleisch aus einem Riesenaffen wie Schwarzi gemacht hat. Selbst von hier aus meinte ich, das Desinfektionsmittel zu riechen, mit dem Fenster und Kloschüssel misshandelt worden waren. Wahrscheinlich bin ich krank. Irgendein todbringender Keim. Ein Virus, das mich niederschreckt. Dieses verfluchte Sonntagmittagessen. Ja. Ja, das hat mich fertig gemacht. Da sah ich ihn. Mauro. Der Arsch. Er stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Mehr schlecht als recht hinter einem Baum versteckt. Und starrte angestrengt auf mein Haus. Wie der Schmierensteher einer Diebesbande. Hast du was verloren, mein Freund? Was zum Teufel treibst du hier? Ich komme oft her. Und wozu? Es ist wegen deiner Schwester. Habe ich doch recht gehabt. Du spionierst ja nach. Es ist nicht so, wie du denkst. Nein? Und was denke ich? Sag, du bist mir perverser Wichser. Oder weiß sie es sogar? Ja. Ja und nein. Ja oder? Manchmal kommt es mir so vor, naja, mir scheint, dass sie es weiß, dass ich hier bin. Aber sie guckt mich nicht an, darum weiß ich es nicht. Er tat mir leid. Sehr. Wahrscheinlich war dieser wandelnde Rohrkrepierer zu nichts zu gebrauchen. Du heißt Mauro? Ja, wer hat dir das gesagt? Ich habe meine Quellen und kenne diverse grausame Methoden, um Informationen zu erpressen. Verdammt, bin ich gut. Die von der CIA sollten sich mal Notizen machen. Wie verdienst du dir den täglichen Kolben zum Abnagen? Ich studiere politische Wissenschaften. Das Diplom der Drückeberger. Und du? Was machst du? Ich beobachte und denke nach. Nein, von Beruf meine ich. Was soll der Scheiß? Willst du mich verhören? Ich machte einen aggressiven Schritt auf ihn zu. Bestimmt nicht. Entschuldige. Ziehleine. Ja, gut. Aber sag ihr nichts. Ich bitte dich. Bewegung! Ein letzter Blick auf die Residenz von Prinzessin Schmuddelig auf der Erbse. Dann setzte er sich in Bewegung, kerzengerade und stocksteif. Als steckte ihm ein Besenstiel in der heiligsten aller Körperöffnungen. Kurz danach kam der Kleintransporter mit den Lebensmitteln. Der Fahrer warf mir die Einkaufstüten vor die Füße und zog einen Kassenzettel aus seiner Jeanstasche. Ich zahlte. Er wartete auf Trinkgeld. Statt sich vom Acker zu machen, blieb er reglos stehen und fixierte mich. Ich nahm die Tüten. Er wartete noch immer. Dann spuckte er aus, ließ den Motor an und kratzte die Kurve. Das Volk hasst mich. Und dann war es soweit. Der Tag der Tage. Schon am frühen Morgen war alles sorgfältig auf dem Bett für mich bereitgelegt. Ein perfekt gebügelter, weinroter Anzug, ein Hemd in kotzegrün, Unterhemd, Slip und, oh Wunder, nicht durchlöcherte Socken. Unter dem Bett ein paar glänzende schwarze Schnallenschuhe. Ich sehe aus wie der Abteilungsleiter einer Bank. Ich überprüfte mein Aussehen im Spiegel. Gar nicht übel. Mutter Natur hatte mich mit einem schönen Körper ausgestattet. Da können die Schwuchteln von Armani oder Gucci von heute nur so ablassen. Bis zum Mittagessen war noch Zeit. Ich ging nach draußen. Meine Erscheinung war zu faszinierend, um der Welt zu verwehren, mir Bewunderung zu zollen. Ciao, Pepe. Ciao, Bella. In der Bar bestellte ich Cappuccino und zerbröselte ein Vorkriegscroissant über der ersten Seite des Corriere. Da kam ein Mädchen mit wundervollen, rabenschwarzen Haaren in die Bar. Sie lächelte. Ihre Lippen öffneten sich wie Blüten. Scheiße, du bist die verfluchte Feinkosterin. Ah, der Schlappschwanz persönlich. Ich war gerade dabei, Anzeige zu erstatten. Huch, da kriege ich aber Angst. Du könntest deine Stelle verlieren. Du und dein Vorgesetzter, diese Schwuchtel. Ihr werdet beide auf den Strich gehen müssen, um euch durchzuschlagen. Sie blies mir Rauch ins Gesicht. Sie gefällt mir. Fast. Vielleicht. Und so aufgedonnert gehst du zu den Bullen? Erhöht das deine Glaubwürdigkeit? Das habe ich nicht nötig. Lass den falschen Mann neuchlings überfallen, Süße. Mann, bist du sicher? Ich betrachtete mich im Spiegel hinter den Flaschen. Richtete mir den Hemdkragen gerade. Hast du dich auch wirklich von deiner Ohnmacht erholt? Glaubst du ernsthaft, dass ich wegen einer Ohrfeige... Ach, hör auf. Lag da Überdruss in ihrer Stimme? Oder versucht sie, einen animalischen Schauder zu verbergen? Wie heißt du nochmal? Ihr Atem riecht nach Rauch. Sie gefällt mir. Fast. Vielleicht. Was willst du? Sexy. Die Zigarette zwischen ihren vollen Lippen. Ich habe deinen Namen vergessen. Du weißt doch, dass ich dich anzeigen muss. Wir sind zwei Tiger, ach, die sich vor dem Koitus beschnüffeln. Ich heiße Chiara. Und du siehst sowas von beschissen aus in diesem Anzug. Schon mal die Verlierer in Stummfilmen gesehen? Kino ist meine große Leidenschaft. Gleich nach den Frauen. Wow, starke Antwort. Ciao, Chiara. Toni Muscalda, die Sportlegende unseres Städtchens. Groß, blond, blau-violette Augen. Ein Gebiss wie aus der Zahnpasta-Werbung. Kompliment. Karate- und Aikido-Meister, Judo-Lehrer. Noch dazu aus einer schwerreichen Familie, darum mit einer Harley motorisiert. Du siehst fantastisch aus. Chiara verschwand in seiner Umarmung. Als sie wieder auftauchte, kreuzte sie meinen Blick, als hätte sie mich nie zuvor gesehen. Als sei ich eine Vase mit Plastikblumen. Die Messe war zu Ende und die heuchlerischen Lügner und Diebe, ihre treulosen, verlogenen Gattinnen und ihre schon bald verdorbene Brut schwärmten über dem Kirchhof. Eine beschissene Vase mit Plastikblumen. Ich schlug den Weg nach Hause ein, drehte mich aber nochmal um. Da stand die Harley Davidson, mächtig und glänzend. Aus der Bar blickte Chiara in meine Richtung. Sie gefällt mir. Sie gefällt mir nicht. Sie gefällt mir. Es war Zeit, nach Hause zu gehen. Da sind wir. Da ist sie also. Ciao. Endlich. Das neue Glück des Chefs. Angenehm. Ganz meinerseits. Blond. Schlank. Vielleicht um die 40. Was für eine schöne Komposition. Die Robbe betrachtete die Blumen, die Vittoria ihr entgegenhielt, so bewundernd, wie ich den Mittelteil des Playboy. Danke, ich stelle sie sofort in die Vase. Körbchengröße B. Knackarsch. Gehst du ins Fitnessstudio? Sieht man das? Hier und da. Und du? Das ist ein Nichtsnutz. Wie? Wie? Für Vittoria? Wie einfallsreich. Warum setzen wir uns nicht? Wir begannen zu essen. Es wurde darüber geredet, wie sehr unser Domizil glänzte, wie elegant diese Bluse sei und dass es bald regnen würde. Ich nahm nicht teil an dieser bemerkenswerten Konversation. Ich arbeite als Personalchefin in einem zentralen Supermarkt. Ah. Ja, ich trage eine große Verantwortung. Männer denken die schrecklichsten Dinge über Frauen, die ihre Vorgesetzten sind. Ja, das kann ich mir denken. Wir leben in einer Konkurrenzgesellschaft. Der Chef nickte kauend, von ihrem Gerede wie hypnotisiert. Hey! Was gibt's? Entschuldigung, muss das wirklich sein? Besonders bei Tisch. Mein Nachbar ist vor knapp einem Monat an Lungenkrebs gestorben. Hast du geweint? Die Luft in der Nachbarschaft ist jetzt entschieden besser geworden. Verstehe. Ich glaube nicht, dass du verstehst. Es handelte sich jedenfalls um ein Menschenleben, das dem Laster zum Opfer gefallen ist. Ich zog die Zigarette aus dem Mund. Wie auch immer, Signora. Für uns sorgt hier schon meine Schwester mit ihren fixen Ideen von Vergebung, Sünde, Christus dem Erlöser. Aber nehmen wir nur mal den Chef. Ich zeigte auf meinen Vater. Seit Ewigkeiten setzt er keinen Fuß mehr in die Kirche und ist ungefähr so fromm wie eine Kalbsachse. Aber da ihr euch so gerne mögt und so weiter, werde ich dir nicht erzählen, dass er praktisch Alkoholiker ist und Kistenschlepper, der immer geraucht hat wie ein Schlot. Rammt er mir jetzt das Messer in den Bauch? Vittoria legte dem Chef eine Hand auf die Schulter. Er ist schon dabei, sich sehr zu verändern. Zum Besseren natürlich. Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Es war in den letzten Juli-Tagen des Jahres 1990. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Italien hatte schon seit einiger Zeit ihr tristes Ende genommen. Sieht verdammt mies für dich aus, Junge. Und manche, die den Schock des Ausscheidens im Halbfinale durch Maradonas Argentinien noch immer nicht verwunden hatten, ließen die Nationalflagge, das Wahrzeichen eines zerbrochenen Traums, über dem Balkongitter hängen. Vor die Arschkarte. Ich hatte mich in einen schattigen Park geflüchtet, wo ich das Panorama einer großen Verzweiflung vor meinem inneren Auge entfaltete. Der Chef und die Topmanagerin verbrachten mittlerweile fast jede Nacht in Wies Mietwohnung, die sie so bald wie möglich loswerden wollte, um für eine Probezeit zu uns zu ziehen. Die Robbe schmachtete ihrem Politikwissenschaftler hinterher. Wir haben uns gern. Jawohl. Wir haben uns gern. Und auch Papa und Vittoria haben sich gern. Du hingegen hast niemanden. Und ich? Ich hatte zu allem Elend auch noch meinen Job in einer kleinen Plastikfabrik verloren, weil die Firma dicht machen musste. Na, streng dich an, such dir was anderes. Die Bilanz ist niederschmetternd. Ex-Schüler. Arbeitsloser. Und unerwünschter Gast im eigenen Haus. Ich lungerte den ganzen Tag im Haus herum und nervte die Robbe, die wahrscheinlich andauernd ihre lüsternen Pläne mit dem Voyeur platzen lassen musste. Manchmal stellte ich mir die beiden bei der Paarung vor. Darf ich, meine Liebe? Aber vorsichtig, mein Politikwissenschaftler. Meiner Schätzung zufolge beträgt mein derzeitiges Eintreten in dich so um 3, 3,5 Zentimeter. Tatsächlich beginne ich einen kleinen Schmerz zu verspüren, mein Held. Schmerz, Liebste, das liegt daran, dass ich schon in ganzer Ausdehnung begriffen bin. Vielleicht nur noch ein Stößchen und wir müssen anfangen, den Interruptus zu organisieren. Sei vorsichtig, mein starker Hengst, und regelst du die Zeit überschreite. Meine Fresse. Telefon für dich! In jenen Sommertagen, die ich ehrlich gestanden oft auch lungernd vor Chiaras Minimarkt verbrachte, in der Hoffnung, ihr zu begegnen. Hallo, ich rufe von der Firma Truck AG an. Ereilte mich eines Tages der entscheidende Anruf. Wir haben das Curriculum, das Sie uns vor einigen Wochen geschickt haben, erhalten und sorgfältig geprüft. Und Dr. Colura, der Personalleiter, möchte, dass wir mit Ihnen ein Einstellungsgespräch vereinbaren, zum Zweck einer eventuellen Anstellung als Arbeiter in unserem Werk in San Giovanni, in der Via di Partigiani 11. Haben Sie Interesse? Und können Sie, falls es Ihnen passt, noch heute um 15 Uhr für das Einstellungsgespräch vorbeikommen? Ja, ich habe großes Interesse, heute um 15 Uhr zum Einstellungsgespräch mit dem Personalleiter des Werks der Firma Truck bei Ihnen vorbeizukommen, Signora. Yeah, nun, junger Mann, wie alt sind wir? Sie und ich zusammen? Habe ich gerade missgeredet? Na Der war gut. Ich bin schon 17. Wir suchen just noch nicht volljährige Jugendliche, die wir mit einem Lehrvertrag anstellen können. Das wäre eine wunderbare Chance für mich. Daran zweifle ich nicht. Eine ausgezeichnete Chance. Würden Sie sich als einen kompetitiven jungen Mann bezeichnen? Ich strotze nur so vor Konkurrenzgeist, Dottore Colura. Also, Sie sind kein besonderer Freund von Gruppenarbeit. Er guckt sehr skeptisch. Hab ich schon wieder missgeredet? Ein Einzelgänger? Ich würde mich eher als Freistilfechter bezeichnen. Bedeutet? Das bedeutet, dass ich ein ausgezeichneter Mannschaftsspieler bin, der jedoch in gewissen Fällen Eigenverantwortung zu übernehmen weiß. Ah. Klingt wenig überzeugt. Ich meine, Dottore Colura, das, also, wenn es Schwierigkeiten gibt, löse ich die sowohl in der Gruppe als auch allein. Aha. Sehr wenig überzeugt. Ist Ihnen Franco Baresi ein Begriff, Dottore? Klar, ich bin Milan-Fan. Volltreffer. Ich auch, Dottore. So. Franco Baresi ist ein großartiger Offensivverteidiger, der wie kaum ein anderer dribbelnd aus dem Strafraum rauskommt, falls nötig. Ich bin wie er. Ich habe verstanden, junger Mann. Das war knapp. Kommen wir zur Sache. So, dann erzählte mir Dottore Colura, dass seine Firma Stahlblecheinzelteile für Autos herstelle, also Autoteile mache, statt auf Quantität, auf Qualität setze und das übliche Blablabla. Abschließend sah er mir fest in die Augen. Ich habe bereits andere Bewerber geprüft und werde weitere prüfen. Aber so wie die Sache jetzt aussieht, würde ich sagen, dass Sie sich bereits zu 99% als ein Mitarbeiter der Trag betrachten dürfen. Junger Mann. Er gab mir feierlich die Hand. Willkommen in unserem Betrieb. Ja! Ich war ein Mitglied der Arbeiterschaft. Geschätzt als klassenbewusster Werktätiger. Ja! Ja! Ich war ein Vorbild. Wegen meines aufopferungsvollen Wesens, meiner Seelenstärke, meiner Selbstlosigkeit, meines unbezwingbaren Mutes. Ja! Ich bin gekommen, um dich zu sehen. Und warum? Ich habe eine Arbeit gefunden, Chiara. Ich hatte ihr vorm Supermarkt aufgelauert. Und? Aber das war nicht unbedingt, was ich dir sagen wollte. Ich liebe sie. Sie ist wunderbar. Sie ist... Du? Gott, ist sie schön. Ich habe Arbeit gefunden. Bravo, ein vorbildlicher Junge. Ich muss jetzt wieder rein, meine Zigarettenpause ist um. Hör zu. Ich muss wieder rein. Nur eine Sekunde, lass bitte. Lass mich gehen. Hör mal. Oder du kriegst noch mal eine verpasst. Entschuldige. Ich wollte nicht so schroff sein. Was wolltest du mir noch mal sagen? Nichts, ich... Nur das... Ob du Lust hast, mit mir auszugehen, Chiara? Ich glaub's nicht. Ich... mit einem wie dir ausgehen? Fick dich ins Knie. Zurück an die Arbeit, na los, mach deine Mayonnaise-Kleckse. Mann, du bist so bescheuert. Du bist echt total bescheuert. Weißt du, was man sich über dich erzählt? Nein. Dass du ein Versager bist. Dass niemand was mit dir zu tun haben will. Dass du der Sohn einer frustrierten Schlampe bist, die mit einem Typen durchgebrannt ist, der fast jünger ist als du, damit sie ja nicht deine Mutter spielen muss. Wer sagt das? Tony Champion erzählt es allen. Sagt Tony Champion das wirklich? Der Asphalt löst sich auf. Hallo? Chiara. So unscharf. Ihr Gesicht. Ein bedeutungsloser, dunkler Fleck. Ey, du... Erbärmliche Feigling. Auf einmal stand ich wieder vor der üblichen Bar. Da steht sie, die Harley. Ich hockte mich hinter einen Müllcontainer. Blank poliert und glänzend. Sondierte die Lage. Großes H. Großes D. Eigentum und Markenzeichen von Tony Champion. Diesen beschissenen Muskelpaket unerhört. Niemand zu sehen, weder rechts noch links von mir. Keiner schaute durch die Fensterfront. Ich atmete tief durch. Dann lief ich zur Harley. Und... Das tust du, aufgeblasenes Arschloch. Genüsslich beobachtete ich, wie sie aufprallte und langsam an der Mauer abrutschte, wie der Lack dabei zerkratzte und sie schließlich auf den Gehsteig fiel, wo sich das Vorderrad noch eine Weile langsam in der Luft drehte. Aus diesem Grund dozierte ich noch am selben Abend vor einem nicht besonders beeindruckten Auditorium, bestehend aus dem Chef und der Mönchsrobbe. Aus diesem Grund muss jetzt, da ich eine ernsthafte, feste und äußerst einträgliche Arbeit gefunden habe, mehr Rücksicht auf meine Anwesenheit in diesem Haus genommen werden. Du willst sagen, du hast Arbeit gefunden? Eine wichtige Arbeit. Eine gesellschaftliche Stellung, die du in deinem ganzen Leben nicht erreicht hast. Ich rede von Sozialversicherungsabgaben und Rentenbeiträgen. Die Robbe wollte aufstehen. Ich bin noch nicht fertig, Fräulein politische Wissenschaften. Was soll denn das heißen? Deine Tochter interessiert sich in letzter Zeit glühend für Politik und Wissenschaft. Willst du ein Studium beginnen, Liebes? Ich war schon immer der Meinung, dass es gut für dich wäre, wenn du weiter studieren würdest. Danke, Papa. Ja, ihr passt wirklich zueinander. Aber mal ernsthaft. Mach dir keine Sorgen, Schwesterherz. Wenn in deiner Seele wirklich das heilige Feuer wissenschaftlichen Erkenntnisdrangs brennt, werde ich einen Teil meines sauer verdienten Lohns dafür verwenden, aus dir eine Premium-Class-Doktorin zu machen. Ihr erlaubt, dass ich vors Haus eine rauchen gehe? Hier drin herrscht ja neuerdings Rauchverbot. Leo Sanolla, bist du das? Der Typ, der sein Motorrad direkt vor meine Füße gerollt hatte, nahm seinen Helm ab und entblößte einen Schopf verschwitzter Haare. Erraten? Was willst du? Er grinste. Vermodernde Zähne. Kokain oder zu wenig Eisen in der Knastsuppe. Du bist gesehen worden. Aus irgendeinem Grund, den du Toni heute Abend erklären kannst, hast du den Lack und den Ständer seiner Harley ruiniert. Um 11 heute Abend, an der Bar. Wenn du nicht erscheinst, kommt er zu dir. Wenn du abhaust, finden wir dich. Und jetzt habe ich auch schon zu viel gesagt. Ich bin's, Chiara. Geh da nicht hin, der bringt dich um. Was kümmert es dich? Ich liebe sie. Ich kann mit Toni reden. Wir kennen uns schon lange. Glaub ich gerne. Ihr seid unzertrennlich, wie Bonnie und Clyde. Hör auf, dich lächerlich zu machen. Ich versteck mich nicht unter Frauenrücken. Aber der bringt dich um, echt. Hör mal, wenn du dich heute Abend nicht abschlachten lässt, dann könnten wir vielleicht Samstagabend oder nachmittags, könnte ich deine Einladung annehmen. Sie liebt mich. Ich habe es immer schon gewusst. Danke. Ich brauche keine Almosen. Geh nicht. Doch. Nein. Ich leg jetzt auf. Das letzte frugale Mal eines Todeskandidaten. Wie die Rosenbergs in Danny. Deine cineastischen Kenntnisse werden dich nicht retten. Junge. Du musst deine rohen Körperkräfte einsetzen. Dein rechter Haken. Genau. Der rechte Haken. Nur der zählt. Keine Kamerafahrt von Martin Scorsese. Er war schon da. Toni Champion. Groß und dunkel. In der tiefen Nacht, nur von einer einsamen Straßenlaterne beleuchtet. Bei ihm waren Modazahn und ein anderer aus seiner Clique. Siehst du, wie du meine Maschine zugerichtet hast? Ein Schaden von fast 300.000 Lire. Das ist doch bloß ein Motorrad für die Idioten wie die vollgetrönten Penner in Easy Rider. Ein einsamer Schweißtropfen lief mir zwischen die Arschbacken. Die drei sahen mich erstaunt an. Was zum Henker wollen wir hier jetzt eigentlich, Toni? Zuerst musst du mir erklären, warum. Danach sehen wir, was zu tun ist. Wenn ich einen Hammer und etwas mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich dir dein scheiß Motorrad so sauber zertrümmert, dass nicht mal für den Schrotthändler ein anständiges Stück übrig geblieben wäre. So, jetzt mache ich dich alle. Aber vorher sagst du mir, und ich frage dich das jetzt zum letzten Mal im Guten, warum? Mir sind Gerüchte zu angekommen. Gerüchte, dass du und deine Lakaien hier, aber vor allem du, Arschgesicht, überall von meiner Mutter redest und Geschichten über sie erfindest, um die Weiber zum Lachen zu bringen und weil du zum Verrecken nichts anderes zum Erzählen hast. Und du konntest nicht direkt zu mir kommen, um dir was in die Fresse geben zu lassen? Es musste unbedingt meine Harley sein? Jetzt mach ich dich alle, Toni. Du tust mir jetzt schon leid. Kennst du Oscar Moya, Arschgesicht? Das ist ein Boxer und als Boxer ein Genie, aber ich schlage schlimmer zu. Toni sah die beiden an, als müsse er sie fragen, was er tun solle. Er hat Angst. Aber er hatte keine Angst. Eine Nanosekunde später stürzte dieser mehrtürige blonde Kleiderschrank sich mit einer Geschwindigkeit und einer Gewalt auf mich, gegen die es schlichtweg keine Verteidigung gab. Ich lag am Boden, hingestreckt von einem Schulterstoß, der mich zwischen Nase und Kinn erwischt und zu Boden geschleudert hatte. Meine Nase. Er hat sie mir gebrochen. Ich sterbe. Ich schluckte mein eigenes Blut, anstatt zu atmen. Schrecklich. Gar nicht wie im Film. Ich wartete auf Tonis finalen Schlag. Und der beugte sich auch schon tatsächlich vor. Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich einen Lichtreflex auf seiner Armbanduhr aufblitzen, als seine Faust sich hob. Doch dann... Nein! Chiara! Scheiße! Was machst du denn hier? Ein einziges Wort. Winzig wie der Spalt, der uns durch den Tod hindurch plötzlich wieder das Leben erblicken lässt. Lass ihn gehen! Ich hatte dich gebeten, es nicht zu tun! Was bist du bloß für ein Vieh? Und ihr blöden Wichser! Steht nicht herum, helft mir! Sie hoben meinen Kopf und lehnten ihn gegen etwas Hartes. Ströme von Blut schossen mir über die Brust. Ich öffnete die Augen und sah hinter ihren Umrissen, hinter allem, den Himmel. Sie müssen draußen warten, Signorina. Was wird denn mit ihm gemacht? Ganz ruhig, lauf, lauf. Ich rufe deine Familie an. Nein. Ich rufe sie an und warte hier. Tu es nicht. Ich bin Dottoressa Maronjo. Sie haben eine Septum-Deviation. Haben Sie geboxt? Nein. Wir müssen Ihre Nase gerade rücken. Ja. Ganz ruhig. Entspannen Sie sich. Alles gut. Wir sind schon fertig. Ich säubere Sie jetzt noch. Die Schwester wird Ihnen eine Infusion legen. Danach schicken wir Sie sicherheitshalber nochmal zum Röntgen. Anderthalb Stunden später verließ ich völlig zermürbt das Krankenhaus. Um Gottes Willen, du siehst ja schrecklich aus. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du im Nahkampf ein totaler Versager bist? Warum versteifst du dich so darauf? Leck weg. Deine Freundin habe ich nach Hause geschickt. Na komm, steig ein. Du lieber Himmel, was ist denn mit dir los? Die Robbe überfiel mich andern Tags in der Küche. Hat die eine verbundene Nase gesehen? Wer war das? Egal, das hat jetzt keinerlei Bedeutung mehr. Er ist tot. Tot? Ich hatte mir nachts mit schmerzender Nase im Bett klargemacht, dass dieser Hurensohn Tony Champion mich einfach nur überrumpelt hatte. Ciao, wie geht's dir? Hervorragend. Du, ich muss gleich in den Laden. Wollte vorher noch auf einen Sprung vorbeikommen, um mir anzusehen, wie du zugerichtet bist. Ich bin noch in der Unterhose, Schatz. Zieh dich an. Ich komm gleich. Heilige Scheiße! Alter, der Renault finde ich super. Du hast das Auto dann Frodo's. Das Wohnmobil. Verdammt, du siehst sowas von beschissen aus. Und man versteht praktisch nichts von dem, was du sagst. Darauf schwiegen wir. Ich hatte den Eindruck, dass sie mir entglitt und alles eine Illusion war, was uns vor wenigen Stunden einander nahegebracht hatte. Ich soll dir von Toni ausrichten, dass es ihm leid tut. Toni? Das ist doch bloß ein Tier. Ich hatte dir gesagt, dass du zu Hause bleiben sollst, dass ich mit ihm reden würde. Und was hättest du ihm versprochen? Eine Hardcore-Nacht statt meines Skypes? Du kannst deine beschissene Art einfach nicht loswerden. Wann gehen wir zusammen aus? Vielleicht hören wir mal voneinander. Vielleicht auch nicht. Heute Nachmittag müssen Sie herkommen, um den Vertrag zu unterschreiben. Wir haben alles soweit vorbereitet. Und morgen früh haben wir Ihnen schon einen Arzttermin besorgt. Auf diese Weise erledigen wir alles in kurzer Zeit. Einverstanden? Einverstanden, Signora. wir! Wunderbar! Jetzt sehen Sie, wie bei der Truck gearbeitet wird. Super! Damit Sie genau wissen, was hier von Ihnen erwartet wird, gucken Sie sich den da an. Das ist George, einer unserer Besten. Der Mann hat einen Gang mehr als andere. Von ihm kannst du viel lernen. Das ist Giulio, unser technischer Leiter. Giulio, dies ist unser neuer Lehrling. Willkommen. Du bist ja noch ein Junge. Es ist nicht so, wie es scheinen mag. Ich lasse ihn dir für eine kleine Ansprache da. Danach soll er wieder zu mir ins Büro. Komm näher. Setz dich. Als ich hier in die Fabrik eingetreten bin, hatte ich ein paar Kenntnisse in Gussformenmontage mehr nicht. Jetzt bin ich hier der Boss. Alle hier gehorchen meinen Befehlen, ohne Wenn und Aber. Verstehst du? Absolut. Ehrgeiz nutzt nichts ohne Engagement und Disziplin. Bist du ehrgeizig? Wahnsinnig ehrgeizig. Was willst du in deinem Leben werden? Rechter Mittelfeldspieler bei Turin. Wann lernst du endlich dein Maul zu halten? Ich bin Fan von Atalanta. Und das erste Gebot der Arbeiter bei der Truck lautet, du sollst Atalanta ehren. Alle anderen Mannschaften kommen danach. Auch dein scheiß Turin, ist das klar? Ja, Giulio. Das zweite Gebot lautet... Warte mal. Auf dem Bildschirm erschien im Vollbildmodus das feiste Gesicht von Benito Mussolini. Du sollst die faschistische Partei ehren. Jetzt weißt du, wie du deinen Arsch hier retten musst. Ich streckte den Arm zum römischen Gruß aus. Sag bloß. Mann, Wahnsinn. Du bist ein Kamerad? Kamerad seit eh und je, Giulio. Er stand auf, tief gerührt. Willkommen bei der Truck. Was ist da drin? Seid ihr beim Roten Kreuz vorbeigefahren? Das ist ein Teil meiner Sachen. Bin ich aus der Wohnung geschmissen? Ich ziehe bei euch ein. Sie wohnt jetzt bei uns. Wie lange? Bis dass der Tod uns scheidet. Hm. Und wie steht's um deine Gesundheit? Halt den Mund. Geh den Rest der Sachen holen. Los, mach dich nützlich. Und dann schließ das Auto ab. Ja, schließ das Auto ab. Such dir einen Platz unter der Brücke, Junge. Das hier war mal dein Zuhause. Nachts wälzte ich mich unruhig auf der Matratze. Der Chef. Umgekippt wie ein Sack Kartoffeln. Die Dinge ändern sich. Zu deinen Ungunsten, Leo. Bist du bereit? Immer! Hinter dir! Hart wie Stahl! Los, George! Wirf das Blech rein! Der Schwarze an der Maschine packte mit dem Magneten die Ecke eines rechteckigen Blechs und schob es in die Presse. Ich sah, wie er auf Knöpfe drückte. Dann senkte sich die Presse und quetschte das Stück. Blechpresseschalter, Blechpresseschalter. Der mechanische Arm krümmte sich, um es aus der Presse zu holen und ließ es mit einem scheppernden Geräusch auf das Förderband fallen. Blechpresseschalter, Blechpresseschalter. Als das Stück sich mir auf weniger als 2 Meter genähert hatte, bekam ich Angst. Giulio scheuchte mich weg, ergriff das Teil und schob es in die Schneidemaschine. Jetzt du! Drück die Knöpfe immer gleichzeitig! Scheiße. Ich habe Angst. Und lass sie nicht los, bis das Stück herauskommt! Sonst blockierst du mir alles! Ich drückte und die Presse ging gleichzeitig los. Die Klingen verbissen sich in das Blech, das einen herzzerreißenden Schrei auszustoßen schien. Und wieder bekam ich Angst, aber ich ließ die Knöpfe nicht los. Ich habe den Dreh raus. Als das Maul des Ungeheuers sich wieder öffnete, seufzte ich erleichtert. Ich gehöre dazu. Ein Metaller. Ein Blue Collar. Ein richtiger Mann. Hey George, könntest du mal bitte einen Moment warten? Wie? Schon am Ende? Du bist zu schnell. 400 die Stunde. Befehl von Giulio. Ist okay. Aber ich bin doch noch neu. Dein Problem. George, mein Band ist voll. Ist mir egal. Blechpresseschalter, Blechpresseschalter, Blechpresseschalter, Blechpresseschalter, Blechpresseschalter, Blechpresseschalter. Pause. Wie lange? 10 Minuten. In der nächsten Stunde schafften wir 400 Teile. Essen. Und weiter ging's. Der metallische Arm hatte das Stück wieder aufs Laufband geschickt. Seit 2 Stunden rackerte ich vor mich hin. Beweg deinen Arsch, Kamerad! Scheiße. Mein Bett ist voll. Fressen! Ich schwitze. Ich muss pinkeln. Schneller, na los! Durst, brauche eine Zigarette. Gib Gas, habe ich gesagt. Jetzt bald! Nur langsam kam ich wieder in Schwung. Heute Morgen warst du fitter. Was ist los? Es ist nur der volle Magen. Um 4:30 Uhr nachmittags heulte eine Sirene. George, dieser Arsch an der ersten Maschine, hörte sogar dann nicht auf, seine Ungeheuer auszuwerfen, als Giulio kam, um mir zu sagen, dass ich Schluss machen könnte. Was zum Teufel geht hier vor sich? Auf unserem Rasen hatte ich einen Kleintransporter stehen sehen. Im Haus empfingen mich kleinwüchsige Kerle. Sie waren dabei, eine Wand des Wohnzimmers einzureißen. Na? Wie war der erste Tag? Der Chef war in Arbeitskleidung und griff nach einer Spitzhacke. Der ganze Zinnober nur für Lügen. Sie werden heiraten. Vielleicht. Findest du nicht, du bist mir eine Erklärung schuldig? Wir kriegen womöglich auch noch Kinder. Es wird in diesem Haus hier einige Neuerungen geben. Dann brauchen Sie mein Zimmer. Aber mir Bescheid sagen ist nicht drin. Ich habe mir in der Fabrik den Arsch aufgerissen und komme zu Hause in ein totales Chaos. Verdammt. Das ist mein Zuhause. Hier bin ich aufgewachsen. Ich muss hier weg. Sofort. Ich nahm Reißaus Richtung Supermarkt. Dort musste ich eine Weile rumlungern, bis ich sie endlich kommen sah. Wie geht's? Alles prima. Die Szene habe ich schon mal erlebt. Kommt mir zumindest zuvor. Ich nahm all meinen Mut zusammen. Es kann nicht schlimmer kommen, als es schon ist. Spring endlich. Chiara? Ich wollte dir sagen, dass du mir gefällst. Du gefällst mir sehr, okay? Wirklich sehr. Ich bin sicher, dass sie einen Augenblick lang rot wurde. Du gefällst mir auch ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ich drückte sie an mich und küsste sie. Sie wehrte sich, indem sie den Kopf abwandte. Oh nein! Aber diesmal war ich nicht bereit aufzugeben. Ich erstickte ihr Nein mit einem zweiten Kuss. Sie fühlt sich an wie ein Stück Holz. Ein undefinierbarer Ausdruck lag auf ihrem Gesicht. Du bist nur ein kleiner Junge. Als wäre die Welt dir was schuldig. Als wären dir alle was schuldig. Du bist noch nicht erwachsen genug, um zu begreifen, dass es nicht so ist. Auf einmal war ich kein Schauspieler mehr in irgendeinem Film. Mir fällt nichts ein. Absolut gar nichts. Ich war nur noch ich selbst. Und es ist nicht gerade schön, in so einem Moment nur noch man selbst zu sein. Versuch nicht immer so viel Unheil anzurichten. Und lass es dir gut gehen. Dann gab es diesen Händedruck, der nichts abschloss, weil noch gar nichts angefangen hatte und nichts vorwegnahm, weil alles schon vorbei war. Kamerad, arbeite weiter, während ich mit dir rede. Und kein einziger Blick zu George. Ich rede jetzt Klartext mit dir. Okay. George ist zu alt und zu afrikanisch, um noch länger an der Tiefziehpresse zu stehen. Seit er in der Gewerkschaft ist, hat er seinen stündlichen Ausstoß um 200 Stück reduziert. Ich habe versucht, ihn zu ersetzen. Aber alle anderen, die ich an seinen Platz gestellt habe, sind auch Gewerkschaftsmitglieder. Diese faulen Säcke! Schon seit längerem suche ich einen, der nicht politisiert ist. Darum, Kamerad, stelle ich dich in diesen Tagen zu George. Du sollst seinen Job haben. Und ich lass dich einstellen, aber nicht erst mit Lehrvertrag, sondern als Festangestellter, wenn du mir die Produktion steigerst. In genau 10 Minuten komme ich zurück und will eine definitive Antwort. Warte! Ich dachte an den Chef und den Ausdruck eines Verlierers, der ihm in letzter Zeit zu oft im Gesicht gestanden hatte. Ich sag ja! Ich kann jetzt machen, was ich will. Ganz berauscht von meiner neuen Situation trugen mich meine Füße in Richtung Bar. Weiber in Hülle und Fülle. Hier sollte gerade ein Dart-Turnier starten. Jener Party. Endlos Musik. Ein Golf-Rally. Eine Harley. Die ganze Mischpoke war versammelt. Die Welt ist eine Orgie. Ich werfe mich rein und bleib für immer da. Mordazahn, Toni Champion, Chiara. Wie sie versucht, mich zu ignorieren. Und dann schleimt sie auch noch mit Toni. Beflügelt von meinem Glück, entschied ich spontan, am Turnier teilzunehmen. Im Halbfinale warf ich Toni aus dem Rennen. Gewonnen! Mitten im Reich des Königs. Gewonnen! Vor seinen Vasallen. Gewonnen! Und ich hätte sicher den Pokal davongetragen. Schließlich stand ich im Finale schon auf Sieg. Als ich auf einmal sowas wie Mitleid empfand mit meinem Gegner, einem alten, zahnlosen Mann mit Hörgerät. Für ihn bedeutet der Sieg alles. Du hast jetzt die Chance. Du kannst jemanden glücklich machen. Einmal wenigstens. Ja, es muss wohl Mitleid gewesen sein. Ich tat so, als würde ich beim Werfen stolpern und traf nicht einmal die Scheibe. Signor Alberto hat gewonnen, dekretierte der Barmann. Lächelnd machte ich mich auf den Heimweg. Hey, Näschen. Was willst du? Das war schön, was du getan hast. Was? Du weißt schon. Ich bog gerade in unsere Straße ein. Da sah ich den Krankenwagen. Scheiße, was ist hier los? Was ist passiert, Rob? Es geht ihm schlecht. Wir fahren jetzt Seine Züge waren schmerzverzerrt. Chef? Er gab keinen Laut von sich. Sagen Sie, kann er sterben? Während sie den Chef zum CT brachten, saß ich mit der Robbe Stunden im Wartesaal. Sie hatte Vittoria informiert, die sich topmanagermäßig um die Formalitäten kümmerte. Jetzt zahlt er die Rechnung. Die Robbe sagte nichts. Blickte sich nicht mal im Raum um. Sie hielt die Hände im Schoß. Ihre Augen glänzten. Weil er sich immer mehr Bier als Wasser hinter die Binde gekippt hat. Der Mund war zusammengekniffen. Vielleicht betete sie. Wie sehr kann man jemanden gern haben, der sich selbst nicht besonders gern gehabt hat? Sie war schmuddelig. Sie war klein. Ganz erschrocken. Dem ersten Impuls hatte ich noch widerstehen können. Aber jetzt musste ich sie einfach umarmen. Wie? Francesca. Die beiden Frauen fielen sich in die Arme und fingen an, innerhalb von Sekunden ihre Tränenkanäle zu entleeren. Ich habe nicht gewagt, euch rufen zu lassen. Sie hatten uns angewiesen, vor dem Operationssaal zu warten. Der Chef lag unterm Messer. Ultraschalluntersuchung und CT hatten auf eine schwere innere Blutung hingewiesen. Er ist seit etwa 20 Minuten drin. Was haben Sie gesagt? Wie schlimm ist es? Sie sagen, er könnte sterben. Red keinen Scheiß! Sterben. Der Chef. Zäh wie Leder ist der Typ. Bärenstark und stahlharte Eier. Der erholt sich. Alles wird wieder so wie früher. Nein, besser. Ich helfe beim Renovieren. Und auch diese Vittoria. Zum Teufel, dann respektiere ich sie halt. Ich bin Dr. Frescotti. Er kam aus dem OP wie die Chirurgen im Kino. Auf dem Kopf die schweißgetränkte Haube. Den Mundschutz noch halb über Nase und Lippen. Dampf stieg von seinen Armen auf. Er ist nicht gerade in der besten körperlichen Verfassung, aber wir haben trotzdem einen konservativen Eingriff versucht. Und weiter? Der Eingriff darf als gelungen bezeichnet werden, aber in den nächsten Stunden können Komplikationen auftreten. Und das bedeutet? Sollten die Ultraschallbilder in der nächsten Zeit eine rezidive Hämorrhagie zeigen, müssen wir ein zweites Mal operieren, um eine Lebersektion vorzunehmen. Ich verstehe nichts. Wenn die Leber wieder bluten sollte, sind wir gezwungen, einen Großteil zu entfernen. Und bei dieser Prozedur gibt es eine hohe Mortalitätsrate. Wie hoch? 70%. Es war eine langwierige Operation. Warten wir ab. Dich beobachtete Vittoria verstohlen. Sie fuhr sich nervös mit den Händen über die Knie, immer vor und zurück. Wahrscheinlich war der Chef ihre letzte Chance, in einer Zweierbeziehung glücklich zu werden. Und möglicherweise überlebte er nicht und würde den Rest ihrer Träume mit sich nehmen. Sie liebt ihn. Das wurde mir auf einmal klar. Wir warteten noch Ewigkeiten. Irgendwann entschied jemand, dass wir zu ihm hinein durften. Der Mann versucht gerade wieder in die Spur zu kommen. Hinter der Glasscheibe lag der Chef. Den Oberkörper leicht aufgerichtet, die Augen geschlossen. Der Mund hinter einem Beatmungsgerät. Er hat aufgehört zu trinken. Er renoviert das Haus. Hat eine Frau. Er meint es ernst, verdammte Scheiße. Ich warf einen letzten Blick auf ihn und ging hinaus. Wie ungerecht ist das Leben? Es ist mir scheißegal, was mit dir passiert ist. Dies ist das erste und letzte Mal, dass du zu spät kommst. Sonst sage ich alles, was ich dir gestern gesagt habe, morgen einem anderen. Du gibst Overall und Schuhe zurück und kannst die Trag vergessen. Entschuldige bitte, Julie. Gehe zu George. In einer halben Stunde komme ich kontrollieren, was du leistest. Glaubst du wirklich, dass du irgendwas gewinnst, wenn du jetzt meinen Job machst? Ich habe eine Nacht verbracht, wie du sie dir nicht mal vorstellen kannst. Versuch also ruhig zu bleiben und wir beide kümmern uns nur um unsere Arbeit, okay? In der ersten Stunde machte ich nur 220 Stück. Ich hatte quasi gar nicht geschlafen und war hundemüde. Als wir das Papier ausfüllen gingen und Julian einen Blick auf den Stückzähler warf, schüttelte er nur den Kopf. Kamerad, was für eine Scheiß baust du mir hier? Du bist weit unter dem Produktionszoll. Ich muss nur noch den Rhythmus finden. Ich gebe dir noch 2 Stunden. Hast du mich verstanden? Magnet, Blech, Presse, Schalter, Presse, Magnet, Blech, Presse, Schalter, Presse. 390. Zweite Stunde. Magnet, Blech, Presse, Schalter. Presse, Magnet, Blech, Presse, Schalter. 480. Dritte Stunde. Presse, Magnet, Blech, Presse, Schalter. Presse, Magnet, Blech, Presse, Schalter. Presse, Magnet, Blech, Presse, Schalter. Presse, Magnet, Blech, Presse, Schalter. Hey! Unsere Bänder sind alle voll. Bist du verrückt? Seht zu, dass ihr sie leer kriegt. Du hast ja wohl den totalen Sockenschuss. Sprich mit Julio. Nein, ich rede mit dir, du Arschloch. Falls ihr es noch nicht kapiert habt. Es gibt jetzt einen neuen Sheriff in der Stadt. 602. Yeah! Kamerad, wieso zum Teufel sitzt du da hinten allein? Ich saß in einer Ecke der Kantine. Allem Anschein nach gierte niemand nach meiner Gesellschaft. Offenbar ist der Arbeiter an der Tiefziehpresse zur Einsamkeit verdammt. Ich bin stolz auf dich, Kamerad. Morgen schicke ich dich zu Colura, damit du den Anstellungsvertrag unterschreibst. Unbefristet, versteht sich. Die haben dich ganz schön in die Scheiße geritten, Kleiner. Du hältst dich für schlau, aber du bist nur in eine Falle getappt, aus der du nicht mehr rauskommst. Seine Augen waren halb geschlossen. Eine Infusion hing an seinem Arm. Hallo. Hallo, Chef. Wie geht's dir? Ach, einigermaßen. Er ist um 20 Jahre alt. Deine Frauen sind da draußen. Es geht ihnen gut. Auch Maurer ist da, der hinter der Robbe her ist. Ist ein anständiger Kerl. Er meint es ernst. Du hast vergessen, ihn einen Bastard zu nennen. Ich glaube nicht, dass diese Operation einfach werden wird. Ich weiß, dass du nicht stirbst. Deine Arbeit? Läuft bestens. Ich bin jetzt Tiefzieher an der härtesten Pressstraße der Track. Ist es das, was du willst? Unbedingt. Ich hatte mir für euch was Besseres erhofft. Komm du erstmal wieder auf die Beine. Wir sorgen schon für uns. Ihr seid doch noch Kinder. Kann sein. Aber wir haben alle Zeit der Welt, um zu lernen, Chef. Es ist schon spät. Es ist auch noch so früh. Verstehst du? Nicht wirklich, aber ich nickte bejahend. Er war eingeschlafen. Bist du? Ich bin's. Bin ich es? Eine Zeit lang hörte ich gar nichts. Ich alterte vor ihrer Haustür. Was willst du um diese Zeit? Ich wollte dich nicht wecken, entschuldige bitte. Was ist los? Ist was passiert? Mit deinem Vater? Hallo? Nein, nichts ist passiert. Ich habe sie alle aufgeweckt, oder? Wen alle? Deine Familie. Weißt du gar nicht, dass ich alleine lebe? Warum ist er hergekommen? Es regnet. Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Ich fühle mich einsam und ich habe Angst. Komm hoch. Zieh dir die Schuhe aus. Die Socken auch. Ich bring dir ein Handtuch. Sie kam an mit ein paar kurzen Hosen, einem ziemlich großen Pulli und Holzpantinen. Ich hab nur das hier. Bart ist da hinten. Was machst du eigentlich um diese Zeit noch? Ich guck Video. Seit wann wohnst du schon allein? Seit 8 Monaten. Vorher habe ich 1 Jahr lang mit einem Mann zusammengelebt. Was ist aus ihm geworden? Er ist zurück zu seinen Eltern. Tut mir leid. Mir nicht. Du hast mir noch nicht gesagt, warum du hergekommen bist. Bei mir zu Hause ist niemand. Und die Tussi, die ich sonst treffe, schlief schon. Darum hast du mir die große Ehre erwiesen und mir einen Besuch abgestattet. Genau. Ihre Augen sehen müde aus. Wieso schläfst du nicht? Damit hatte ich schon immer Probleme. Aber wenn ich dann eingeschlafen bin, schnarche ich. Hat dein Typ dich deshalb verlassen? Es ist unglaublich mit dir. Erzähl mir lieber, wie es in der Fabrik läuft. Ich erzählte ihr von den ersten Tagen bei der Truck. Du hast dich reinlegen lassen. Gar nicht wahr. Ich habe nur nicht vor, mir diese Gelegenheit entgehen zu lassen. Wichtig ist, dass du davon überzeugt bist. Bist du es? Klar. Du wirst mal ein anständiger Junge. Einer mit einer guten Arbeit, einer kleinen Wohnung, einem Auto. Und die Mädchen werden dir nachlaufen. Und woher willst du wissen, dass das nicht jetzt schon so ist? Sie ist so wertlos. Zu sexy. Mädchen interessieren mich sowieso nicht. Ach ja, stimmt. Du stehst auf reife Frauen. Ich stehe auf dich. Hör auf. Schlag dir das aus dem Kopf. Du hast doch bloß Angst. Du hast Angst, dich fein zu lassen mit mir. Du siehst in mir einen kleinen Jungen. Aber ich bin nur 2 Jahre jünger als du. Du sagst, ich bin verantwortungslos. Aber ich habe eine Arbeit und ich habe Pläne. Du sagst, ich habe einen miesen Charakter. Aber ich habe noch mein ganzes Leben vor mir, um mich zu bessern. Darum denke ich, dass du nur Angst hast. Deshalb liegt das Problem bei dir und nicht bei mir. Du redest nur Scheiß. Sie folgte mir ins Badezimmer, wo ich meine nassen Sachen einsammelte und mich auszog. Einen Augenblick lang stand ich nur in Unterhosen da. In Wirklichkeit wollt ihr alle nicht erwachsen werden. Mit wem redest du? Nur ich bin hier. Mit wem zum Teufel also redest du? Ich will nicht erwachsen werden, sagst du? Und du? Bist du erwachsen? Weil du allein wohnst? Weil du arbeitest? Weil du schon einmal wehen gegangen bist? Ich kämpfe schon seit langem mit aller Kraft, um mir ein Leben aufzubauen. Ah! Sie stieß mich so heftig weg, dass ich ausrutschte und mit dem Arsch voran in die Badewanne fiel. Scheiße! Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich versuchte aufzustehen, aber meine Schulter schmerzte zu sehr. Hast du dir wehgetan? Mann! Was für eine bescheuerte Lage. Es war alles so jämmerlich und so einfach. Und sie war so schön. Du. Sie half mir aus der Wanne und untersuchte meine Schulter. Mit zusammengebissenen Zähnen versuchte ich, meinen Körper hin und her zu drehen. Und plötzlich standen wir so dicht voreinander, dass unsere Nasen sich fast berührten. Wir sahen uns einen Augenblick lang an. Dann küsste ich sie. Einmal. Zweimal. Sie umarmte mich. Dreimal. Ich drückte sie an mich. Viermal. Ich strich mit der Hand über ihren Rücken. Fünfmal. Dann hörte ich auf zu zählen. Ich hab noch nicht... Psst. Ich weiß. Schon wieder verspätet. Tut mir leid. Heute musst du 600 die Stunde machen, Kamerad. Ich weiß. Magnet, Blech, Presse, Schalter, Presse, Magnet, Blech, Presse, Schalter, Presse, Magnet, Blech, Presse, Schalter, Presse, Magnet, Blech, Presse, Schalter, Presse. Der Arsch hatte mich im Auge wie ein Wachposten. Du musst perfekt sein. Wenn's hier gut läuft, kommt auch der Rest in Ordnung. 632. In der nächsten Stunde beschoss ich sie regelrecht mit Blechen, ohne einen Augenblick innezuhalten. Hey, hey! Bist du komplett gehirnamputiert? So kann keine Sau arbeiten! Guck dir mal mein Band an! Sprich mit Julio! Nein, ich rede mit dir, du Arschloch! Mach gefälligst langsamer! Um Punkt 9 schrieb ich 611 Stück auf das Blatt. Nun, Kamerad. Zufrieden? Heiliger, stinkender Affenarsch. Jetzt gehe ich gleich deinen Vertrag bei Colura holen, dann kannst du ihn sofort unterschreiben. Er nahm mein Gesicht zwischen seine Hände und kniff mir in die Wangen. Du bist für diese Arbeit geboren. Endlich. Das Krankenhaus hat mich vor 20 Minuten angerufen. Sie haben ihn in den OP gebracht. Hallo? Leo? Ich habe mich richtig verstanden. Es gab, er hat heute Morgen wieder eine Blutung gehabt, darum... Sie haben dann spontan entschieden, ihn zu operieren. 70%. Bist du noch da? Ja, ja. Ich fahre jetzt gleich mit Vittoria los. Mauro kommt später nach. 70%. Hallo! Ich komme nach Schichtende sofort zu euch. Er wird aufgeschnitten. Der Chef. Mein Vater. Wie leicht. Er kann sterben. 70%. 70%. Man hat mir erzählt, dass du hier einen Riesenschlamassel angerichtet hast. Mehr als 600 die Stunde. Ich brauche diese Arbeit, George. Ja, natürlich. Aber musst du das wirklich so machen? Vielleicht gibt es eine bessere Methode. Ich habe einen Haufen Scheiße an der Hacke. Nur nicht weinen. Wer zwingt dich denn zu sowas? Wer zwingt mich dazu? Ich sah Giulio mit den Papieren wedelnd auf mich zukommen. Danke. George, wofür? Ich wich ein, zwei Schritte zurück. Dann drehte ich Giulio den Rücken zu und machte erste Schritte Richtung Tor. Es war gerade noch offen. Ich warf mich zu Boden und kam mit knapper Not noch unter dem Tor hindurch. Dann hörte ich, wie es sich rasselnd hinter mir schloss. Ein Sommertag. Es duftet. Ich lief, bis meine Lungen schmerzten. Ich hab's hingeschmissen. Ich kann nicht mehr zurück. Doch das war im Moment gar nicht meine Hauptsorge. Ich muss zum Chef. Ich lief weiter und weiter. Wahrscheinlich würde Chiara, wenn ich es ihr erzählte, wieder mit dieser alten Leier anfangen, dass ich ein unreifer Junge sei und sich schämen für das, was zwischen uns war. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Meine Schwester ist eine Mönchsrobbe. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christian Fraschella. Bearbeitung: Susanne Hoffmann. Übersetzung aus dem Italienischen: Annette Kopetzky. Erzähler: Oliver Stokowski. Leo: Ludwig Trepte. Chiara: Julia Riedler. Francesca: Marie Jung. Chef: Werner Wölbern. Vittoria, Stefanie Eid. Giulio, Felix von Manteuffel. Mauro, Nico Holonitsch. Toni, Bernd Gnann. Und Norbert Beilharz, Robert Bester, Boris Burgstaller, Nico Eleftheriadis, Klaus Hämmerle, Susanne Heidenreich, Konstanze Clemens, Marietta Megid, Sebastian Schäfer, Bertolt Tötzke und viele andere. Technische Realisation: Martin Vögele, Johanna Fegert, Beate Dürrschnabel, Judith Rübenach. Regieassistenz: Janine Lüttmann. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2013. Dramaturgie und Redaktion: Christiane Ohaus.